Sellners politisches Hauptziel ist der Erhalt der ethnokulturellen Identität durch Remigration. Diese muss aber über den vorpolitischen Raum vorbereitet werden. Mit anderen Worten, die Menschen müssen bereit sein, diese Vertreibungspläne nicht nur zu billigen, sondern auch zu unterstützen. Dafür setzt Sellner auf die sozialen Medien und vor allem auf TikTok, wie er in dem Vortrag TikTok-Patriotismus und rote Linien ausführte, den er am 22. September in Schnellroda für die Sommerakademie des rechtsextremen Instituts für Staatspolitik gehalten hat. Seine Ideen laufen auf die Delegitimierung des politischen Systems hinaus. Wie das geschehen soll, stellt Sellner klar und vergleicht TikTok mit den französischen Flugschriften, den Libelles, die im vorrevolutionären Frankreich die Monarchie lächerlich machten. Zitat: Die Libelles waren kleine, oft nur vierseitige Flugschriften, die vor der Revolution in den Jahren davor Frankreich, die Gesellschaft, insbesondere Paris, überschwemmten. In ihnen befanden sich Fake News, Hetze, Pornografie und vor allem Pornografie, explizite Darstellungen des Klerus, des Königs und immer wieder der Königin Marie Antoinette. Das beliebteste Ziel dieser Libelle, die Königin, erschien darin als mannstolle Nymphomanin. Ihr wurden Inzucht und Homosexualität vorgeworfen und ich zitiere: Die Geschlechtsteile ihrer Liebhaber reichen aneinandergereiht von Paris bis Versailles. Diese Libelle wurden zum Werkzeug einer einzigartigen historischen Verleumdungskampagne. Und die Masse an Libellen, die im Ausland gedruckt wurden, waren für die Monarchie schlicht nicht zu bändigen. Das führte zu dem, was die Historiker heute die These der Desakralisation nennen, also der Entweihung und der Entehrung. Denn erst musste die Idee der Monarchie und die Idee der Gottauserwähltheit des Monarchen im breiten Volk zerstört werden. Die tatsächliche Revolution war, und das sagt auch Hannah Arendt, nach dieser metapolitischen Operation nur noch Makulatur. Die Monarchie ertrank unter anderem in einer Flut von Pornoheftchen. Zitat Ende. Es geht nicht um die Vermittlung von Wahrheit oder klugen Argumenten. Es geht um Hetze und Fake News. Was die Libelles in Frankreich am Ende des 18. Jahrhunderts waren, sind für Sellner heutzutage die Smartphone-Kommunikation und vor allem die Plattform TikTok. Zitat: Eine technische Neuerung kann also in einem Zeitfenster, bis die Elite sich angepasst hat, einer bis dato unterlegenen Opposition eine Waffe in die Hand geben, um der Herrschaft ihre Säulen wegzuschlagen. Zitat Ende. Das sagt Sellner und verweist dabei auf das TikTok-Video von Maximilian Krah, in dem der AfD-Politiker sagt, unsere Vorfahren sind keine Verbrecher. Krah postete das Video am 6. September 2023 auf TikTok unter dem Hashtag AfD sei stolz auf Deutschland.